Und Jahwe redete mit Mose also, fertige dir zwei Trompeten an, in getriebener Arbeit sollst du sie anfertigen, damit sie dir dienen zur Einberufung der Gemeinde, und wenn die Lager aufbrechen sollen. Wenn man sie bläst, so hat sich die ganze Gemeinde zu dir zu versammeln vor die Türe des Offenbarungszeites. Wird man aber nur eine blasen, so haben sich die Fürsten, die Stammhäupter Israels, zu dir zu versammeln. Wenn ihr Lärm blasen werdet, so haben die Lager, die nach Osten zu lagern, aufzubrechen. Und wenn ihr zum zweiten Mal Lärm blasen werdet, so haben die Lager, die nach Süden zu lagern, aufzubrechen, Lärm soll man blasen, wenn sie aufbrechen sollen. Wenn es aber gilt, die Gemeinde zu versammeln, so sollt ihr einfach in die Trompeten stoßen, nicht aber Lärm blasen. Und zwar sollen die Söhne Aarons, die Priester, die Trompeten blasen, und ihr Gebrauch soll euch als eine für alle Zeit und alle Geschlechter auferlegte Verpflichtung gelten. Und wenn ihr in eurem Land in Krieg geratet mit dem Feinde, der euch bedrängt, und in die Trompeten stoßt, so wird eurer gedacht werden vor Jahwe, eurem Gotte, dass ihr von euren Feinden errettet werdet. Auch an euren Freudentagen, sowie an euren Festen und euren Neumonden, sollt ihr die Trompeten blasen zu euren Brandopfern und zu euren Heilsopfern, dass sie euch ein gnädiges Gedenken von Seiten eures Gottes schaffen, ich bin Jahwe, euer Gott. Im zweiten Jahre, im zweiten Monat, am 20. des Monats, erhob sich die Wolke von der Wohnung des Gesetzes. Da brachen die Israeliten nacheinander auf von der Steppe am Sinai, und die Wolke ließ sich nieder in der Steppe Paran. So brachen sie zum ersten Mal auf, gemäß dem Befehle Jahwes durch Mose. Und es brach zuerst auf das Panier des Lagers der Söhne Judas, Herrscher für Herrscher, Anführer des zu ihm gehörenden Heers war Naasson, der Sohn Aminadabs. Das Heer des Stammes der Söhne Issachars befehligte Netanil, der Sohn Zuas, das Heer des Stammes der Söhne Sebulons Eliab, der Sohn Helons. Und wenn die Wohnung abgebrochen war, so brachen die Söhne Gersens und die Söhne Meraris auf, die die Wohnung zu tragen hatten. Sodann brach das Panier des Lagers Rubens auf, Herrscher für Herrscher, Anführer des zu ihm gehörenden Heers war Elizur, der Sohn Sedurs. Das Heer des Stammes der Söhne Simeons befehligte Selumil, der Sohn Zurisadais, das Heer des Stammes der Söhne Gads Eliasaph, der Sohn Degüls. Sodann brachen die Kahathiter auf, die das Heilige trugen, bis zu ihrer Ankunft hatte man die Wohnung bereits aufgerichtet. Sodann brach das Panier des Lagers der Söhne Ephraims auf, Herrscher für Herrscher, Anführer des zu ihm gehörenden Heers war Elisama, der Sohn Amihuds. Das Heer des Stammes der Söhne Manasses befehligte Gamlil, der Sohn Pedazurs, das Heer des Stammes der Söhne Benjamins Abidan, der Sohn Gideonis. Sodann brach das Panier des Lagers der Söhne Dans auf, das den Beschluss sämtlicher Lager bildete, Herrscher für Herrscher, Anführer des zu ihm gehörenden Heers war Ahisa, der Sohn Amisadais. Das Heer des Stammes der Söhne Assas befehligte Pagiel, der Sohn Ochrans, das Heer des Stammes der Söhne Naphtalis Ahira, der Sohn Enans. Das war die Ordnung, in der die Israeliten nacheinander aufbrachen, Herrscher für Herrscher. Als sie nun aufbrachen, da sprach Mose zu Hobab, dem Sohne Reguls, dem Midianiter, dem Schwiegervater Moses, wir brechen jetzt auf nach der Stätte, von der Jahwe verheißen hat, ich will sie euch verleihen, zieh mit uns, so wollen wir dich reichlich bedenken. Denn Jahwe hat den Israeliten reiches Gut verheißen. Er aber erwiderte, ich mag nicht mitziehen, sondern will in meine Heimat und zu meiner Verwandtschaft gehen. Da bat er, lass uns doch nicht im Stich, denn du weißt nun einmal Bescheid, wo wir in der Steppe ein Lager aufschlagen können, und sollst uns als Wegweiser dienen. Wenn du mit uns ziehst und uns dann all das reiche Gut zuteil wird, mit dem uns Jahwe beschenken will, so wollen wir dich reichlich bedenken. Da zogen sie vom Berge Jahwes. Drei Tage Eisen weiter, die Lade mit dem Gesetze Jahwes aber zog ihnen voraus drei Tage Eisen weit, um einen Lagerplatz für sie zu erspähen. Und die Wolke Jahwes schwebte am Tage über ihnen, wenn sie aus dem Lager aufbrachen. Wenn aber die Lade sich in Bewegung setzte, sprach Mose, mache dich auf, Jahwe, damit deine Feinde zerstieben und deine Widersacher vor dir fliehen. Und wenn sie den Lagerplatz erreichte, sprach er, kehre wieder, Jahwe, zu den 10.000 mal Tausenden Israels.